Ich flüchte. Am frühen Morgen des 12. September 1919, um 6 Uhr, in Spitalkleidung. Gestreifte Hosen, Jacke, Kappe. Und tauche bei meinem Onkel auf, einem Drogisten. Ich verlange Morphium und Atropin. Natürlich erhalte ich nichts. Nach einer halben Stunde verabschiede ich mich. Ich will zu Fuß nach Budapest. Von meinem Onkel erhalte ich noch 100 Kronen. Ich erreiche die Demarkationslinie, wo ich von Soldaten angehalten werde. Man will mich zurückschaffen. Ich bitte die Soldaten, mich zu erschießen, weil ich unter keinen Umständen zurück ins Spital will. Als die Soldaten sich weigern, schlucke ich alles Gift, das ich bei mir trage. Wo und wie ich es gekriegt habe, ist nicht wichtig. Und am Abend des 12. September, um 6 Uhr, finde ich im Straßengraben den Tod. Am nächsten Tag wird mein Leichnam mit einem Fuhrwerk nach Zabadka gebracht. Wie ein örtlicher Journalist berichtet, ist mein Körper mit Unkraut und Gras bedeckt. Mein kleiner Bruder führt die Autopsie nach meinem letzten Willen durch. Er entnimmt Hirn, Herz und Leber und legt sie in Formalin. Ich erzähle diese Geschichte, die von meiner Krankheit handelt, weil die Krankheit es mir nicht erlaubt. Aneurysma. Hörstück von Stefan Weber. Dies ist eine Episode aus dem Leben des Schweizers Josef Brenner, Autor für eine österreichische Provinzzeitung, der gerade für die Kulturbeilage des Blattes eine mehrseitige Reportage über den Suizid des ungarischen Neurologen, Komponisten, Dichters und Morphinisten Geza Csat fertiggestellt hat. Und der nun bald selbst seiner Sicherheit beraubt sein wird. Spätabends sitze ich in meiner Kneipe im 7. Wiener Bezirk und bin mit mir, dem staubigen Sandwich vom Vormittag und dem grünen Weltliner, zufrieden. Tief drin bin ich nämlich noch immer beseelt von der Schamlosigkeit, mit der Geza 100 Jahre früher sein verödendes Leben protokolliert hat, als müsste die ganze Welt dran teilhaben. Albträume menschlicher Zersetzung, voller Qualen und Weisheit. Und gegen Ende seines Lebens macht er sich zum Mörder aus Wahnsinn und erschießt seine Frau. Der Redakteur, der mein Essay betreut hat, er lachte bei der Stelle, wo es ums verderbliche Masturbieren und unanständige Vögel in den Sanatorien ging. Seine Ungläubigkeit beim Lesen der Novellenzitate, die Leichenschändungen, der Muttermord, das Aufschneiden von Hunden, das Rösten von Katzen über offenem Feuer und das Quälen der Eule, sein Entsetzen beim Mord an der vergeudeten Olga, verbunden mit der dringenden Frage, ob das den Lesern überhaupt zuzumuten sei. Als Arzt beobachtete er sich und experimentierte mit seinem Körper. Als Dichter sezierte er seine Seele. Das darf man doch den Leuten zumuten. Eine Zigarette noch. Brenner grübelt in der Zündholzschachtel. Er ist glücklich mit Olga verheiratet, einer deutschen Schauspielerin, die sich nach dem unglücklichen Tod ihrer Mutter entschließt, in der Kranken- und Altenpflege zu arbeiten. Jedes Zimmer eine Bühne. Seit 15 Jahren leben wir in Wien. Dann stirbt mein Vater und wir kehren zurück in mein Elternhaus, ins Dorf meiner Kindheit, in der Nähe von Bern. Der Zeitung bleibe ich treu und schreibe weiter für das Blatt. Pendle hin und her. Also nicht, dass ich müsste, aber es gibt doch Freunde hier. Und jetzt kriege ich plötzlich diesen Krümel nicht mehr unter meiner Zunge weg. Wie ich sie auch winde. Gesa ist gestorben. Das schmale Honorar erlaubt ein paar Getränke. Der Brösel reibt an den Schleimhäuten, die empfindlich werden. Ich kühle mit Bier. Das Korn bleibt unter der Zunge kleben, irritiert. Und dann bricht genau von dort, einen Millimeter links von der Mitte, genau von dort, wo man es nicht erträgt, bricht die Panik hervor. Packt das Genick und nässt die Stirn. Heilen in der Heimat, schießt es mir durch den Kopf. Josef Brenner, bitte umgehend zu Gate 48. You are delaying the flight. Ich will die Flugzeugtüre aufreißen. Natürlich verhindert man das. Unter mir die Alpen. Krümel. Ich stehe weiter vorne im Mittelgang zwischen den Passagieren, trotz des Geschreis der angeschnallten Stewardess aus ihrem Sitz während der Landung in Bern. Im hinteren Nasenrachen zähflüssiger Rotz, der sich nie schlucken lässt. Ich möchte mit den Fingern hinkommen, hinein, in den Kopf kommen, alles sauber machen. Airport Bern, Zug und Türe. Türe zu, Bern. Städtlin. Schritte. Olga schläft. Ich fahre hoch. Im Bett massakriert mich die Angst. Zitternd schleiche ich mich hinunter ins Dorf. Wir wohnen etwas oberhalb, mit Blick auf den Eiger. Im Tal durch die Nacht gehen. So ist es erträglich. Im Morgengrauen komme ich heim. Universitäres Notfallzentrum Insel Bern. Mein Name ist Jonas. Was kann ich für Sie tun? Habe Schmerzen in der Brust und in der linken Achselhöhle unter der Schulter. Herr Brenner? Josef Brenner, ich nehme einmal Ihren Namen auf. Herr Brenner, diese Symptome, mit denen ist nicht zu spaßen. Immer noch gut gegangen. Herr Brenner? Ist immer noch gut gegangen. Sie nehmen jetzt ein Taxi. Ich meine, das kostet 60 Franken. Wenn Sie keine andere Möglichkeit sehen, Herr Brenner, dann kann ich Ihnen auch die Rettung schicken. Hey. Haben Sie mich gehört? Herr Brenner? Meine Stimme. Immer meine Stimme. Alles immer meine Stimme? Coupon 183, bitte in die Transplantation. 184, in die Gefäßchirurgie. Danke. 185 wird in 10 Minuten noch einmal für die Amputation aufgeboten. Liebe Besucher, das Insel-Care-Team ist bemüht, ihre Aufenthaltsdauer so angenehm und kurz wie möglich zu gestalten. Wir wünschen Ihnen gute Genesung. Professor Kuti, Deshe Kuti, bitte in die Pneumologie, Ebene 3, Ausgang 3. Hypertensive Krise, extremer Bluthochdruck und Panikattacken. Josef Gesa Brenner Tschad. Der Puls wirbelt. Eine Menge Leute um mich, um sie viele Apparate. Dann werden mir zwei Pflaster übers Brustbein geklebt, Elektroden angeschlossen und Medizin im Becher gereicht. Die sich aufpumpende Manschette des Blutdruckmessers Sphygomanometers drückt das Blut durch die Poren meiner Unterarme. 260 zu 130. Die Krankenschwester glaubt natürlich, das Gerät ist kaputt. Winzige rote Punkte in den Kratern bleicher Haut. Es schaut nicht schön aus. Unter einer prächtigen, weiß gekalkten Kuppel im Neonlicht bin ich aufgebahrt. Von überall türmen sich Empfindungen zur wogenden Leere im Hirn. Das Herz taumelt. Angst ist etwas Besonderes. Ich bin angekommen im Palast der Gesundheit, bereit, mich heilen lassen zu müssen. Achselschmerz sticht im linken Arm. Der Körper steif von all dem Adrenalin, seine Mitte verdichtet. Bauchaorta auf Höhe der Nieren 5,9 cm Durchmesser. Sie haben Glück. Es ist kein Infarkt übrigens. Durchgebracht habe ich mich immer noch. Wir haben drei Probleme. Sie haben einen gefährlich hohen Blutdruck. Sie haben Angst. Und wir haben in Ihrem Bauch ein Aneurysma gefunden. Sagen Sie mir jetzt Ihren Namen und Geburtsdatum zu unserer Sicherheit. Nicht, dass Ihnen plötzlich ein Bein fehlt. Lacht, wissend, dass er einen schlechten Witz gemacht hat. Aber den macht er immer. Josef Brenner, 26.03.1965. Ist was? Einen Moment, bitte. Die Nieren sind in Ordnung, alles bestens. Auch die Nebennieren schauen gut aus. Im Bauch haben Sie ein Aneurysma, 5,9 im Schnitt. Und was wäre normal? Circa 2,5. Etwas weitermachen wäre schön. Eine Aussackung aller Schichten der Gefäßwand der Aorta. Man unterscheidet zwischen thorakalen und abdominellen Aortenaneurysmen, wobei die häufigste Lokalisation infrarenal ist. Häufig sind Aortenaneurysmen asymptomisch. Bei Dissektion oder frei ruptiertem Aneurysma besteht eine ausgesprochen schlechte Prognose. Ausgesprochen schlechte Prognose. Und jetzt? Gesundes Essen. Viel Bewegung. Tabletten? Tut mir leid. Das bildet sich nicht zurück. Warten Sie bitte im Vorzimmer. Sie werden aufgeboten. Legen Sie sich auf den Schragen und seien Sie ruhig. Die Schwester kommt mit Valium und zwei Pflastern. Ich habe mit dem Oberarzt sprechen können. Er meint, dass wir so schnell wie möglich operieren. Ich als talentiert, spiele Violine, will Komponist werden. Eine Ewigkeit vergeht. Ich schreibe Konzertkritiken für den Jugend. Dann schreibe ich über mich. Also, ich schreibe von mir in grausigen Geschichten. und werde doch Arzt, Neurologe, nenne mich Psychoanalytiker und verehre Freud, schreibe über den psychischen Mechanismus der Geisteskrankheiten. Die Auswirkungen des Giftes zeigen sich nur allmählich in Hirn und Lenden. Ich gebe die Stellung an der Klinik in Budapest auf und beginne als Kurarzt in der Sommerfrische an verschiedenen Sanatorien und in Heilbädern. Im Hinterland, in der Tiefebene des Ostens. Oh selig, noch ein Kind zu sein. Olga Jonas, eine Tuberkulose-Patientin, die ich später heiraten und ermorden werde. Völlig unerwartet, beides und unverständlich. Es ist der 9. April 1910. Professor Dejikuti klopft auf meinen Brustkorb. Tief einatmen, Luft anhalten, ausatmen und noch einmal. Einatmen, anhalten und ausatmen. Es überhäuft mich eiskalt. Lungenspitzenkatarr. In dem düsteren, nach Carbol riechenden Sprechzimmer ist mir plötzlich wie in einer Gruft zumute. Also hat mich doch eingeholt, wovor ich mich am meisten fürchte. Das Vorzimmer ist fensterlos. Gewachster Linoleumboden, von den unteren Ecken zur Fußleiste hochgezogen. Ich bemerke eine Fussel. An den Wänden nichts. Auf dem Schragen im Zimmer winde ich mich und rieche das Carbol. Das Herz, das vielleicht Kranke. In mein Herz habe ich das Vertrauen verloren. Sie bleiben bei uns. Es ist ja kein Infarkt. Die Schwester heißt Olga. Die Leuchtstoffröhren flimmern sanft. Die Zeit vergeht. Drei Herren treten mit ernsten Mienen ins Vorzimmer. Der Kleinste hält ein Ultraschallbild in den Händen und streckt sich und hält es über meinen Kopf. Das ist Ihr Aneurysma. Er macht ein paar erklärende Bewegungen. Wenn das reißt, haben Sie keine Chance. Eine Prothese kommt in meinen Bauch. In die Aorta. Ich frage den Chirurgen, wie lange die hält. Er schaut mich an. Blöde Frage. Für immer natürlich. Ich habe nur gemeint, ob man sie irgendwann wieder erneuern müsste. So quasi, um mich vor der ersten schon auf die zweite Operation vorzubereiten. Ich bin Fatalist. Rosen sind tot vor dem Verschenken. Mein Vater hatte schon eine Prothese. Das rechte Bein hat er bei einem Motorradunfall verloren. Er fuhr zu seiner Geliebten. Und ich werde zur Belastungsprobe gerollt, damit die wissen, ob ich überhaupt operiert werden kann. Der Druck in Kopf und Brust steigt. Ich spüre es nicht. Ich kann leben mit dem Aneurysma, bis es platzt. Und dann bin ich schnell weg. Die Angst davor befeuert die Religion. Das Hiersein wird endlich und das Ende greifbar. Wie wenn man eine Seite umblättert. Und wenn es reißt, dann steht Gott dahinter. Wenn man so will. Durch die ganze Nacht ermitteln sie im Stundentakt meine Blutwerte. Immer wieder werfen sie die Nebennieren ins Spiel, Sie könnten mit ein Grund sein für meinen Hochdruck, der ja noch immer da ist. Füllen noch ein Röhrchen, leeren den Darm einer Sauerei. Das Bewusstsein ist mir fremd geworden, während ich zu spät und sehr schräg auf dem Klo sitze. Sie machen Belastungsproben mit dem Herzen. Sie jagen den Puls chemisch auf 200, um ihn in Minuten mit einem Gegenmittel wieder zu normalisieren. Für Erklärungen gibt es keine Zeit. Kontrastmittel und noch eine CT, eine MRT. Abnorm viele Zahlenwerte. Ein Infarkt ist es nicht. Meine Krankheit wird zur Begehrten. Am frühen Morgen stürmt ein Heer von freundlichen Pflegern das Krankenzimmer. Einer steckt eine Tablette unter meine Zunge, der andere entriegelt das Bett, ein dritter kritzelt etwas in ein Formular, der nächste legt Schläuche von den Infusionsflaschen zum Unterarm und dreht an den Hähnen, um richtige Dosierungen einzustellen. Sie flüstern miteinander. Ein angeworfenes Lächeln hier und da. Das Sedieren hat begonnen. Der Weg zum OP ist eine Seereise zum Südpol. Blitzblanke Korridore ohne Fluchtpunkt kreuzen sich. Überall parkierte Betten mit orange gestreiften Körpern drin. Die Spitalkleidung in der Insel ist orange. Das trockene Quietschen der Lifttüren beim Schließen der Zelle und dann der Ritt nach unten in die sterile Wüste. Ich falle, bin voller Schwere. Erinnerungen an Vergangenes drängen sich in meinen Kopf. Quälend Schönes aus glücklichen Stunden. Und meine Sünden. Alles, was ich falsch gemacht habe. Um 12 Uhr nehme ich die erste Dosis Brom. Um 2 die zweite. Um 5 die dritte. Und morgens um 5:30 in den Strahlen einer prachtvollen Frühlingssonne spritze ich mir mit der auf meinem Tisch liegenden Spritze die erste Dosis, 0,02 Mol. Ich gewahre keinerlei besondere Wirkung und werde auch nicht schläfrig. Nur die inneren Qualen legen sich schnell. Überraschend schnell. Nirosta, weiße Kacheln, grüne Laken, blaues Licht hinter Milchglastüren. Hier wieseln ganz junge Menschen. Die Stimmung ist blendend und konzentriert. Sie entfalten die steifen und gebügelten Tücher auf fahrbare Eisenwagen und legen Instrumente drauf. Einer hat ein Liedchen auf den Lippen und stolpert beim Wegfahren. Sie machen den Bauch auf. Zuerst die Haut, dann die Wand, dann die Muskulatur, schieben die Gedärme zur Seite und legen die Schlagader mit dem Aneurysma frei. Oben und unten wird mit Zangen abgeklemmt. Die Beine kriegen jetzt kein Blut mehr. Die Operateure haben 25 Minuten Zeit, nur 25 Minuten, die geblähte Ader zu öffnen und diesen Kunststoff, dieses Gewebe, dieses Y hineinzunähen, die Nierenaorten mit zu vernähen. Und dann muss das alles halten. Die Ader wird wieder angeschlossen, das Blut schießt zurück in die Beine, der Darm wird zurückgelegt, die Bauchmuskeln zusammengenäht, am Schluss die Haut zugetackert. Das alles dauert etwa 6 Stunden. Die Anästhesieärztin bedeutet mir, mich auf die Seite zu drehen, und sie sticht mit ihrer dicken Hohlnadel in mein Rückenmark. Es blitzt durch die Wirbelsäule bis in die Zehen und Haarspitzen. Erst verliere ich meinen Körper, dann das Bewusstsein. Eine Verblendung. Anthrazit. Das Echo der Farben. Madame Morphin macht sich breit zur Ekstase. Trost in der Sorge. Ich treibe in brüchigen Blutbahnen, tauche vorbei an Blutplättchen und Korallenbäumen, wähle einen Weg durch diese zahllosen Verästelungen, schwimme durch all meine Krankheiten hinein in die Zellen, zu den Kernen, kann in den Synapsen kurz eine Ewigkeit sehen. Strom von sättigender Erkenntnis, Fruchtwasser. Dann spült es mich hinein in diesen großen, schmutzigen Raum. In diese rotbraune Kugel, grob und irgendwie schlampig verputzt. Steißlage. Herzschlag ist Kesselpauke und etwas schabt in der Nähe am umliegenden Fleisch. Skalpell, Tupfer, Zange, Tacker, Blutdruck, Puls, dann die Depression. Zweimal schlägt es ohrenbetäubend eisern, zweimal eine riesige Druckwelle, zuerst von unten, dann von oben durch die Kuppel. Die Flüssigkeit wirbelt, zwei Niere wirbeln durch mich, dann sind die Pauken Echo ihrer selbst. Stille. Gefangen in dieser gottverlassenen, überfluteten Grotte. Etwas Putz bröckelt in das Plasma. Klaustrophobie und ein leichtes Brennen im Bauch. Dann sehe ich diese silbrig-schwarze Klinge durch die Wand stechen. Gleißendes Licht von oben schießt in die rote Kugel und das Blut hinaus. Ein Riesenzirkus. Mir wird übel. Tupfer. Wenn es Wünsche gibt, sind sie jetzt unerfüllbar und schrecklich. Es ist das Gleiche mit allem Schönen und Erhabenen. Die Schmerzen bleiben. Das Aufwachen ist grauenhaft. Gegenstände, Menschen, Buchstaben verschwinden. Wörter und Stimmen irren in chaotischem Wirrwarr durch die Maschinenteilchen des Gehörgangs. Jede nüchterne Kritik verliert sich und was vorstellbar ist, erscheint als Wahrheit. Sie haben es überstanden. Es ist schon wieder Abend. Es ist alles gut gegangen. Ihr Operateur wird Sie später noch sehen wollen. Wir sind alle sehr froh. Sie machen das toll. Die Gedärme wissen noch nicht wieder, wo sie liegen. 5 Tage kein Essen. Mein Körper ist am Gehirn nur angehängt. Das, was gesund werden soll, hängt ohne Sinn am Faden. Herr Josef, schauen Sie. Das ist das Kästchen. Beim ersten Schmerz drücken Sie auf den rosa Knopf hier. Der setzt die Pumpe mit dem Morphium in Gang. Dann ist es erträglich. Haltet sie an. Okay. Die elenden, erbärmlichen, kleinen Maschinen. Drücken Sie. Fein. Nacht. Zikaden. Ein kleiner Wind raschelt im Gebüsch mit den gelben Blättern. Vielleicht eine Katze auf der Jagd nach der Kröte. Meine Mutter hat mir noch ein Glas Milch nach draußen mitgegeben. Ich sitze auf der Bank vor unserem gelben Bahnwärterhäuschen mit den braunen Läden und schaue in die Nacht. Links vielleicht eine Königskerze, rechts ein Strauch wilder Rosmarin. In der Früh haben wir zusammen mit den Wittmann-Brüdern die Katze von Aniko lebendig gehäutet und über offenem Feuer gebraten. In Stupnia ist die Luft staubig, aber die Sicht auf den Eiger ist klar in der Nacht. die durch das Licht der Himmelskörper etwas aufhält und die anthrazitene Fläche des Berges zu einem schalen Relief formt. Rechts vom Berg leuchtet der Mars, darüber ein Sternbild, dessen Namen ich nicht kenne. Der alte Zauberer sitzt neben mir und lugt in meine Seite und beobachtet meine Blicke gegen oben. Es ist schön, sage ich. Er erzählt mir von der Schnelle der Lichtgeschwindigkeit, von Energie und Krümmungen der Räume und Zeit, die frei wird, wenn man in die Sterne, in die Vergangenheit schaut. Und plötzlich kann ich zurücksehen, wie wenn man in einen Spiegel schaut und hofft, dass das Bild die Antwort auf den Zustand der Seele gibt. Ich spucke mich an. Die Blaumeise neben mir ist hellwach und mucksmäuschenstill. Der Zauberer ist fort. An seiner Stelle mein Vater mit fragendem Blick nach seinem verschwundenen Freund. Ein Zug donnert vorbei. Jetzt ist mein Vater Ingenieur. Nimm meine Hand, Kleiner, sagt er. Er hat eine riesengroße Hand. Die meine reicht kaum um seinen Zeigefinger. Gut, gut. Aber ich bleibe nicht hier. Das Gift der Zeit frisst sich in die Philosophie, die Kunst, den Alltag. Der Menschen wird, sobald er den Kinderschuhen entwächst, der Zeitgedanke zum Gefährten, und er verlässt ihn nicht mehr bis zur Minute des Todes. Wir spüren, wie die Sekunden unerbittlich vergehen, eine nach der anderen. Ach ja, wir werden alt. Ich zähle die 310 Schläuche, die in den Hals, in den Bauch und in den Unterarm führen, mit Weichen und Kupplungen und Drehventilen versehen. Durch sie hindurch zwingt man mir Gesundheit. Olga rauscht herein. Meine Damen und Herren, Hackbraten mit Ei. Noch 4 Tage kein Essen. Wer die Schmerzen mit empfindungsloser Geduld erträgt, dem genügt das. Dem ist es sogar zu viel. Er ist böse, aber zürnen darf man ihm nicht. Man muss also fliehen. Irgendwohin, wo die Dinge einfach und leicht deutbar werden. Ich bin kein Mörder. Gesa steht in seinem Kinderzimmer, klemmt die Violine zwischen Kiefer und Schlüsselbein und setzt an. Er spielt sein Notturno. Die Wonne zaubert die Konturen und die Sinnlosigkeiten weg. Sie hebt uns aus den Fesseln des Raumes auf weichen Wellen in die Höhen des Seins, indem sie die polternde Sekundenuhr anhält. Noch 3 Tage ohne Essen. Der Körper hängt an einem Faden vom Hirn herab, am Hals, unter dem Hirn. Er schwingt. Das Hirn ist ja da, also in mir. Oder ich um das Hirn, der Kopf um das Hirn herum. Deswegen kann ich das sagen. Und aber diese Schnur, dieser Faden, diese Röhre und unten der gerade aufgeschnittene, mit einer kleinen Kurve um den Nabel wieder zugenähte Abdomen dran, die mit Schläuchen eingestochenen Extremitäten. Ich freue mich, wenn ich die Beine bewegen will und sie das tun. Die Zeit vergeht. Ich warte, bis die Zeit vergeht. Am Halsmark formt sich ein roter Tropfen. Er wird fett, rundet sich ab und ist dann schwer genug, platzt und ergießt sich auf Kissen und Laken und saugt sich in das Leintuch über der Inselintensivspitalbettmatratze. Ich muss mal. Mein Körper in den Fasern eines Intensivstation-Bettlakens. Ich drücke die Pumpe. Die Alte am anderen Ende der Station schreit nach der Pflegerin und ich erhalte eine saubere Urinflasche. Der Dorfbach rauscht vor dem Haus an der Föhre vorbei. Es ist schattig. Am Hang hinter dem Haus ist es schattig. Die Blaumeise sitzt zu meiner Linken und schaut wach. Manchmal entfährt ihr ein Zivi-Zirvi. Der Schnabel zittert. Und ich stecke flink die Eisenbahngleise zusammen. Märklin und in Blech. Zivi. Ich habe frei. Frei von meinen Eltern. Die Waggons kommen drauf und ich kupple sie zusammen. Auf der Blechschienenkurve, die in den Lehm sticht, wo ich mir den Tunnel vorstelle, wo der Zug hineinfahren würde. Vorne dran kommt eine grüne Lokomotive. Die Lokomotive, deren richtiges Vorbild mein Vater erfunden hat. Die sogenannte RE66. 10.600 PS, in jedem Kartenquartett bezüglich Kraft ein sicherer Stich. Mein Vater ist Ingenieur bei den Schweizerischen Bundesbahnen. Die Alte am Ende der Station schreit nach ihrer Tochter. Dann schläft sie ein. Der Zug würde dann in den Tunnel fahren wollen, in den Gotthardtunnel, wenn es nicht zu dieser grauenvollen Katastrophe käme. Ich nehme das schwarze Pulver, das ich aus einer ersten Augustrakete herausgekratzt habe, und fülle es etwas zittrig durch die Fensterchen in die Waggons. Dann stecke ich die Lunte hinein. Der Lokomotivführer und seine Ingenieure ahnen nichts vom Verderben. Ich nur weiß vom schwarzen Pulver. Reinstes Dynamit. Zivi. Zirvi. Auf der Gotthardstrecke hat mein Vater seine erfundenen und gerechneten Lokomotiven mit Versuchszügen getestet. Ich zünde die Lunte und höre das Angstgeschrei der Techniker im Messwagen, als ihnen klar wird, dass das Ende nun gekommen ist. Der Messzug befindet sich in der Kurve vor dem Portal. Mein Vater schreit am lautesten. Der Knall ist laut. Und die Blaumeise ist mucksmäuschenstill unter der dunklen Rauchkugel, die sich einsaugend schnell verzieht. Olga kommt mit einem Rollwagen ans Bett und klopft leise ans Schutzgeländer, während sie sich nahe zu mir hinunterbeugt. Ich wasche Ihnen die Wunde. Drücken Sie ruhig. Sie ist noch sehr frisch. Es würde schmerzen. Auf dem Rücken liegend höre ich aus meinen Kopfhörern den Radiobericht über 2 Tote und zahlreiche Verletzte bei Eisenbahntestfahrten am Gotthard. Sie reißt den warmen Klebeverband aus der Mitte meiner zugetackerten Wunde. Ich schaue auf die 35 Metallklammern, die mir den Bauch zusammenhalten, die mit der Haut verzahnten Hartmetallstreifchen scheinen sinnlos. Darunter sind ja noch Bauch, Wand und Muskulatur, Darmgewinde und die neue Prothese, dieses Y, diese Weiche vom Bauch in die beiden Beine. Diese Klammern darüber halten ja nur den Schnitt durch die oberste Bauchhaut, dieses Nichts, diese Frechheit der Chirurgenkunst. Darunter schwimmt alles in Rot, ein rotes Meer. Eine Gebärmuttergrotte aus Plasma und Blutkörpern mit verkrustetem Putz. Das können die Klammern alles nicht halten. Aber darunter ist das Echo von der geliebten Morphine, die das Y heiligt. Olgas Gesicht vom Streiflicht der Nachtbeleuchtung gezeichnet, jede Pore ein Krater, scharf wie durchs Fernrohr. Oder Sommersprossen, oder Blutstropfen auf bleicher Haut. Gibt es Wasser in der Venus? Ich strecke meine Hand nach ihr aus und freue mich, wenn sich ihre Beine bewegen, wenn ich es will. Kesselpauken, großartige Euphorie. Es nachtet ein und die Fledermäuse jagen sich ihr Blut. Wir sitzen bei ihr zu Hause auf der Dachterrasse und essen rohen westfälischen Schinken, Romadur, Paprikaschoten, Weintrauben und Birnen. Trinken dann Malzbier und Masala-Wein. Wir werden beide betrunken und reden so direkt miteinander wie noch nie. Olga ist nett und naiv und dabei sympathischer als je. Sie zeigt das Gemüt eines Kindes. Ich schwimme vor Freude und Zufriedenheit. Ich schwimme vor Freude und Zufriedenheit. Sie scheint mir edel und engelhaft. Wir trennen uns betrunken. Wir trennen uns betrunken? Wir schwelgen geradezu in Augenblicken von Liebe und bangen davor, dass wir Minuten später endgültig dahin zurückfallen, woher wir kamen. Das ist wahrhaftig ein Elend. Das Petroleum riecht süß und brennt und zeichnet glosendes Licht. Olga ist da und hält meine Hand. Das Handy ist zu Boden gefallen, ist an dem dreibeinigen Fuß des Stativs, das ein Teil meiner Infusionen trägt, zerbrochen. Also, die Glasscheibe ist zerbrochen. In diesem stillen Zimmer, wo in weichen Teppichen jeder Lärm erstirbt und farbiges Glas die glosende Flamme des kleinen Lichts zerstreut, legt euch auf den Rücken, schließt die Augen und die winzige Madame Morphine führt euch dahin, wo wir leben, um zu leben. Um zu leben. Nur deshalb. Denn dies ist der einzige Zweck des Seins. Es gibt in diesem Haus keine Schmerzen. Bei Schmerzen den rosafarbenen Knopf drücken. Okay? Man kann sich ergehen in seiner Verantwortungslosigkeit. Das ist alles sehr angenehm. Eine Ehre. Er ist 5 Jahre älter als ich. Ich bin 12, er 17. Mein großer Freund Hans wohnt unten im Tal, etwas außerhalb des Dorfes, und hat mich zu sich bestellt. Ein wolkenloser, elternfreier Herbstnachmittag. Er besitzt Gewehre und ähnliche Sachen. Er bittet mich in sein Zimmer. Über dem Bett hängt Der längste Tag, daneben ein Plakat von Bruce Lee. Wir sind unschlüssig. Pulver oder Luft? Wir entscheiden uns für Patronen. Dann gehen wir hinauf, Richtung Wald, am Lauf eines Bächleins entlang, vorbei an der mächtigen Buche, die Hans Urgroßvater gepflanzt hat, noch einen Tag bevor er starb. Ich blicke kurz zurück. Dann sehe ich den kleinen Vogel mit der blauen Haube im unteren Geäst. Ich nehme Hans bei der Hand, bedeute ihm still zu sein. Er reicht mir das Gewehr, ein altes Flaubert. Ich lege an, einatmen, anhalten, kurz zielen und abdrücken, ausatmen. Das Vögelchen fällt ins goldene Laub. Wir rennen hin. Es liegt auf dem Rücken. Auf seinem Bauch perlt ein roter Tropfen. Es zittert. Seine Augen zittern. Hans lädt nach. Mach vorwärts. Gibt mir die Flinte. Ich schieße. Es ist still. Hans reicht mir die Schachtel mit der Munition. Die Äuglein sprechen. Ich lade durch und schieße, lade nach und schieße in sie hinein, bis es keine Meise mehr gibt. Mir scheint, es schneidet ein Grinsen über mein Gesicht. Aber wir sind still und rauchen Lianen. Möchte ein Mädchen haben. Die Sinne und Organe verdirbt wie durch Zauber der schreckliche und gesegnete Makler der Wonne. Das Opium. Madame Morphine. Ich bin kein Mörder. Haltet sie an, die elenden, ärmlichen kleinen Maschinchen. Mein Chirurg vom Südpol steht am Bett mit seinen Assistenten. Ein strammer Kerl mit warmen Augen. Er sagt wenig. Seine Assistenten sprechen. Formidabel gelaufen, bilderbuchmäßig. Besser nicht möglich nach heutigem Stand des Wissens. Und alles in Rekordzeit. Ich mag es, dass er schweigt. Er hat mir das Leben gerettet. Das reicht. Vergessen werde ich ihn nicht. Er ist der einzige Freund in meinem Leben, den ich in keiner Weise kenne. Er drückt mir die Hand. Es schmerzt. Wie leicht ist es mir ums Herz. Ich muss gehen, den Schienen entlang, der kleinen Kurve vor dem Tunnel. Ich spaziere aus der Welt, wenn ich will. Vielleicht begegne ich dann jemandem. Da sehe ich, dieser Pfad führt ja nach Hause. Das ist der heimführende Pfad zu unserem alten Garten, zum Hang hinter dem Haus, zu der kleinen, vergitterten hinteren Pforte. Wie auch immer, ich brauche mich nicht zu fürchten, dass ich heimgehe. Zuweilen kommt mir der Gedanke an die Heimkehr entsetzlich vor. Jetzt aber, wo mir die Füße so leicht sind und der Kopf so klar, jetzt nicht. Los! Mein kleiner verlorener Bruder kommt mir entgegen. Er schaut zu Boden, wendet das Gesicht ab. Warum? Ich trete vor ihn. Er will mich nicht erkennen. Und durch eine halb geöffnete Tür tritt er von mir weg in ein Haus und zeigt aus dem Hof in die Höhe. Dorthin leuchtet schwach gerade noch eine Petroleumlampe. Ich sehe einen offenen Gang. Ein Dienstmädchen. Olga? Sie beugt sich stumm über das Geländer. Irgendwie gelangen wir hinauf. Wir betrachten das stumme Mädchen. Ein regungsloses, verstocktes, böses Gesicht. Eine Behauptung. Das Mädchen war dereinst meine Frau. Sie hat mich betrogen und wollte mich vergiften. Wir treten an ihr vorbei durch eine halb geöffnete Tür, aus der rotes Lampenlicht fällt, und sind in einem stillen, verlassenen Zimmer, wo niemand wohnt, wo Nächte hindurch einsam die Flamme brennt, ohne irgendwem zu leuchten. Eine Lampe, deren Licht niemand benötigt und die in der qualvollen Abfolge der Nächte stumm das Petroleum aufzehrt. Lass uns aufpassen, dass man uns nicht einschließt. Ich gehe doch jetzt nach Hause, weil ich bin doch heil jetzt. Natürlich ist das eine Lüge. Und so kommt er und erschießt mich am 22. Juli 1919 in seinem Sprechzimmer mit 3 Kugeln aus einem Revolver. Die erste trifft mich vor den Augen unserer 7 Monate alten Tochter in die Brust. Ich finde noch genug Kraft, mich ins Nebenzimmer zu flüchten, wo ich eine Stunde später sterbe. Danach schlitze ich mir die Adern auf und schlucke eine hohe Dosis Morphium. Aber ein serbischer Militärarzt pumpt meinen Magen aus, vernäht die Venen und fesselt mich noch einmal ans Leben. Selbst als man mir die Bestattungsrechnungen zeigt weigere ich mich zu glauben, dass meine Frau tot ist. Dann komme ich in die Anstalt und höre nur die Stimme meines Vaters. Wie kommt die Leiche hierher? Ich wage nicht zu fragen. Ich nehme seine Hand. Er hat eine riesengroße Hand. Die meine reicht kaum um seinen Zeigefinger. Ich bleibe nicht. Dann geh, wohin du willst. Das Gesicht meines Vaters ist bleich und schmerzerfüllt. Er wendet sich ab. Für ihn ist die Sache erledigt. Die Luft ist bewegungslos, kalt und dunstig. Ich flüchte, ich flüchte. Ich flüchte. Vermutlich geht es auf den Herbst zu. In Spitalkleidung. Erreiche die Demarkationslinie. Bitte die Soldaten, mich zu erschießen, weil ich unter keinen Umständen zurück ins Spital will. Als die Soldaten sich weigern, schlucke ich alles Gift, das ich bei mir trage. Mein kleiner Bruder führt die Autopsie nach meinem letzten Willen durch. Er entnimmt Hirn, Herz und Leber und legt sie in Formalin. Wehmut und Wille fehlen zu 20 Millionen Jahren aus der Ewigkeit. Der möge 100 Jahre leben und sich vermehren in seinen Nachkommen. Die Katze ist zurückgekommen. Herr Brenner, ruft sie. Es ist alles vorbei und gut gegangen. Die Luft ist anthraziten und schwer. Es ist alles vorbei, bleibt an mir hängen. Gut ist nichts gegangen, nur vorbei. Jemand schreit an meiner Seite. Der Motorradfahrer, der sein Bein verloren hat, bemerkt es das erste Mal. Herr Josef, wir sind alle sehr froh. Sie machen das toll. Ich habe sie doch erschossen. Die vielen Maschinen. Und Gesa spielt Violine. Ich bin hellwach und klar. Fetzen von Vergangenem, das Treppenhaus in der Ruine und der Morgentau im Gefieder der Eule. Heute Abend gibt's Essen. Olga steht am Fußende mit meinem gepackten Koffer. Der Einbeinige neben mir dankt seinem Arzt für die Lebensrettung und die Alte auf der anderen Seite des Saals ruft nach Tee und Tochter. Es kann nie dazu kommen, dass ich die ganze Geschichte aufschreibe. Beim Aufstehen wird mir dunkel vor den Augen und beim Rausgehen sehe ich die Kranken mit ihren kleinen Rollköfferchen und blutigen Wunden hineinströmen. Coupon 998, bitte in die Angiologie. 999 muss auf seine Transplantation noch etwas warten. Liebe Besucher, das Insel-Care-Team ist bemüht, Ihre Aufenthaltsdauer so angenehm. Hans wartet vor der Insel in seinem silbernen Pontiac. Metallisé. Olga stützt mich bis zum Auto. Ein Schiff von einem Auto. Wir segeln in die Innenstadt. Da muss sie in der Bahnhofapotheke die Medikamente für mich besorgen. Es dauert, mir wird übel. Das Blickfeld ist eine weiße, brennende Wüste. Alles übersteuert. Unter der Zunge stört ein kleiner Krümel. Sie fahren in tiefen Ledersitzen in sein Dorf und dann etwas den Hang hinauf zum Haus. Er muss seine Lunge wieder entfalten, weil sie während des Eingriffs zusammengefallen ist. Gesundes Essen und die Beine bewegen. Er muss hinauf, in den Wald, spazierwandern. Hinauf zu den Alben. Die Blaumeise sitzt auf der Föhre vor dem Haus, mustert ihn. Putzig. Ich puste so gut es geht in den Lungenwiederherstellungsballon. Blutdruck 180 zu 100. Ich wünsche mir Hackbraten mit Ei und ein Achterl staubiger Veltliner. Aneurysma. Hörstück von Stefan Weber. Mit Markus Meyer und Katrin Turm. Klang, Sounddesign, Technik und Regie, der Autor. Originalmusik, Gesa Chat. Verwendete Literatur von Gesa Chat: Opium, Der Chirurg, Der vergessene Traum und Der Garten des Zauberers. Aus dem Buch Muttermord. Verlag Brinkmann und Bose. Frei nach der Übersetzung von Hans Skiretzky. Notizen über Gesa Chat von Deje Costolani aus dem Buch The Diary of Gesa Chat, Verlag Angelusch und Gold. Frei nach der Übersetzung von Peter Reich. Sehr geehrter Herr Josef Brenner, wir haben nochmals eingehend die Resultate Ihrer Behandlung vom Juli bis August überprüft und haben eine kleine Anomalie an Ihrer linken Nebenniere festgestellt. Wir werden Sie deswegen zu einer zeitnahen Untersuchung in unserer Ultraschallabteilung in der Angiologie aufbieten. Wir bitten Sie, nüchtern zu erscheinen, da entsprechende Blutentnahmen unumgänglich sein werden. Es riecht nach Kabul. Zudem ist festzuhalten, dass Gesa Chat mit gebürtigem Namen Josef Brenner geheißen hat. Eine Autorenproduktion im Auftrag des ORF 2018.